haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute ein Gruß aus Südamerika. Mein neuer Klient hieß Stickelberger. Er trug einen eleganten Regenmantel und sein Lächeln hätte jedem Vertreter gut zu Gesicht gestanden. Er hielt mir eine Visitenkarte hin, auf der er sich mit einem mir unbekannten Titel schmückte. Danach wartete er auf meine Reaktion, die jedoch ausblieb. Ja, die meisten Menschen runzeln die Stirn oder nicken ehrfürchtig, wenn sie die Karte sehen. Die meisten Menschen sind nicht Maloney. Und deshalb bin ich hier. Weil ich einmalig bin. Sie sind der Beste. Steht das in einem offiziellen Führer oder nur im Internet? Ich erkundige mich jeweils genau, bevor ich einen Auftrag vergebe. Ich bin ein echter Demokrat und nehme, was kommt. Die Besten sind nicht unbedingt jene, die am meisten Geld verdienen. Ah. Die einen können was und die anderen können sich gut verkaufen. Aber das ist zweitrangig. Ich weiß, was Sie können und deshalb bin ich hier. Gegen einen lukrativen Auftrag habe ich nichts einzuwenden. 5.000 Franken. Eine nette Summe. Wie viele Stunden soll ich dafür arbeiten? Das hängt einzig und allein von Ihrem Spürsinn ab. Sie sollen einen jungen Mann finden. Das kann Stunden, Tage, Wochen, Monate oder Jahre dauern. Wenn Sie ihn finden, erhalten Sie von mir 5.000 Franken bar auf die Hand. Wenn Sie ihn nicht finden, erhalten Sie nichts. Aber ich werde auch nicht weiter verbreiten, dass Sie versagt haben. Ich kriege nur ein Honorar, wenn ich den Mann ausfindig mache. Das sind meine Bedingungen. Und nach wem soll ich suchen? Stefan Drechsel. Ist das alles? Sein letzter bekannter Wohnort war eine Zweizimmerwohnung an der Grünwiler Straße. Er hatte eine Freundin, lebte aber sehr zurückgezogen. Seine Eltern sind tot, mehr weiß ich nicht. Und weshalb soll ich nach ihm suchen? Eine private Angelegenheit. Ich möchte mit ihm sprechen. Und wenn er wegen Ihnen untergetaucht ist? Ich kann Ihnen versichern, dass das nicht der Fall ist. Er hat nichts zu befürchten. Ich möchte lediglich wissen, wo er sich derzeit aufhält und mich mit ihm unterhalten. Das klingt reichlich dubios. Ich habe mir den Namen des zweitbesten Detektives der Stadt ebenfalls notiert. Falls Sie kein Interesse haben. Er stand auf und ging zur Tür. Ich nickte und sagte ihm, dass mein Interesse soeben geweckt worden war. Mit 2 Tassen Kaffee im Magen und spärlichen Informationen in der Tasche machte ich mich auf den Weg. Der Mann von der Hausverwaltung erinnerte sich gut an den stillen Mieter, der eines Tages plötzlich verschwand. Drechsel war ein ruhiger Mieter, der keine Probleme verursachte. Ab und zu saß er da drüben auf der Bank und las in einem Buch. Was hat er gearbeitet? Er sagte, dass er sich weiterbildet. Er war arbeitslos. Ja, die Miete wurde jeweils pünktlich überwiesen. Alles andere ist Privatsache. Was geschah mit seiner Wohnung? Wurde sie gekündigt? Drechsel hatte gekündigt. Ah. Er verschwand eine Woche vor dem Auszug. Wer hat die Wohnung geräumt? Seine Freundin, aber viel war es nicht. Ist das nicht seltsam? Hatte er keine Verwandten? Nicht, dass ich wüsste. Ehrlich gesagt war es mir egal. Wir hatten die Wohnung bereits weitervermietet. Wenn seine Freundin nicht geräumt hätte, dann hätte ich das alles irgendwo aufbewahren müssen. Haben Sie die Adresse der Freundin? Sie sind nicht in Ihrem Auftrag hier? Über meine Auftraggeber rede ich nicht. In meiner Freizeit suche ich auch nach Personen. Wer tut das nicht? Ein Hobby. Ich mache Ahnenforschung. Oh. Das ist interessant, was für schräge Gestalten plötzlich im Stammbaum auftauchen. Ein Zweig meiner Ahnen hat sogar mal Sklaven gehalten. Und einer war ein bekannter Mathematiker. Mich interessiert im Moment nur Drechslers Freundin. Die hat ganz in der Nähe gewohnt. Keine Ahnung, ob die noch da ist. Die jungen Leute ziehen ja ständig ein und aus. Also mir wäre das zu anstrengend. Er beschrieb mir den Weg zu dem Haus. Nachdem ich mehrere Hundebesitzer, Rentner und Frauen mit Kinderwagen begrüßt hatte, landete ich vor einem roten Haus, das mir den Zutritt verweigerte. Ich klingelte bei Frau Jakobson und wenig später saß ich in ihrer Wohnung. Sie suchen nach Stefan? Was ist daran so seltsam? Er ist spurlos verschwunden. He's gone. Er ist abgehauen. Ihr Freund hat Sie verlassen? Looks like. Das ist so schon so lange her. Ich habe mich damit abgefunden. Hatte er einen Grund, abzuhauen? I don't know. Sehe ich aus wie jemand, vor dem ein Mann abhauen muss? Vielleicht konnte er sich nicht mit Ihrem Akzent anfreunden. Stefan hat mich geliebt und ich ihn. Aber dann war er plötzlich weg. Hat die Polizei nach ihm gesucht? Of course. Ich habe sogar eine Belohnung versprochen. 10.000 Francs für jeden Clou. 10.000 Franken? Ja, mehr habe ich nicht gespart. Derjenige, der Stefan Drechsel findet, kriegt von Ihnen 10.000 Franken. No, not anymore. Das war, bevor sich Stefan gemeldet hat. Stefan Drechsel hat sich nach seinem Verschwinden bei Ihnen gemeldet. Er sagte, er wolle etwas anderes machen. In new life, new people, you know. Von wo hat er sich gemeldet? Irgendwo, South America. Er sagte, ich soll ihn in Ruhe lassen. Es war hart, aber was sollte ich tun? Verstehen Sie jetzt, weshalb ich mich wundere, dass Sie nach ihm suchen? Es gibt jemand, der mit ihm sprechen möchte. Jemand? Another woman? Hat er sich seither nicht mehr bei Ihnen gemeldet? Nur noch eine E-Mail. Ein Gruß aus South America. Mehr nicht. Ich habe die Vermisstenanzeige zurückgezogen. Sie fragte mich nach meiner Karte und ich gab sie ihr. Als ich in mein Büro zurückfuhr, aß neben mir eine Frau einen Apfel und vor mir hustete ein Mann unablässig. Eine Stunde später saß mir mein Klient gegenüber. Wir leben in einer freien Marktwirtschaft, Meloni. Jeder schaut, dass er über die Runden kommt. Und dem anderen übers Ohr haut. Ich habe Ihnen ein faires Geschäft angeboten. 5.000 Franken, wenn ich einen Mann finde, für den eine Belohnung von 10.000 Franken ausgesetzt war. Ohne mich wüssten Sie nicht einmal, dass Drechsel verschwunden ist. Hm. Ich bin ein Vermittler, ein Agent und ich lebe von meiner Provision. Drechsels Freundin hat die Belohnung zurückgezogen, weil sich Stefan Drechsel bei ihr gemeldet hat. Das verändert die Sachlage grundlegend. Ich ziehe meinen Auftrag zurück. Aber ich könnte Ihnen eine Alternative anbieten. Und wie hoch ist diesmal der Finderlohn? Weshalb diese Schärfe, Meloni? Ich mache nichts Verbotenes. Ich suche in Zeitungen und im Internet nach offenen Belohnungen und setze die besten Leute darauf an. Sie haben mir verheimlicht, wie viel Sie daran verdienen. Das ist ganz normal. Die Gewinnmarge geht den einfachen Angestellten nichts an. Ich bin nicht Ihr Angestellter. Überlegen Sie es sich gut. Ich könnte Ihnen wöchentlich einen Fall vermitteln. Solche Fälle interessieren mich nicht. Dann lassen Sie es bleiben. Der Zweitbeste wird es sich nicht zweimal überlegen. Es war das zweitletzte Mal, dass ich etwas von ihm hörte. Während ich den Ärger in einer Bar runterspülte, dachte ich an die Frau mit dem amerikanischen Akzent und suchte nach einem Grund, sie noch einmal aufzusuchen. Es fielen mir mehrere Gründe ein, doch keiner überlebte die Nacht. Am nächsten Morgen brummte mein Schädel und ein heftiger Regen trommelte ans Fenster. Da ich keinen Auftrag mehr hatte, gönnte ich mir zwei ruhige Tage. Als ich mein Handy wiederbelebte, las ich mehrere Textmitteilungen, die mich alle mehr oder weniger dringend aufforderten, die Polizei zu kontaktieren. Üble Sache, Maloney. Heute Nacht wurde ein Mann niedergestochen. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Gehen Ihnen die Beamten aus und soll ich deshalb nach dem Täter suchen? Sie kennen den Mann, Maloney. Max Stickelberger. Ich war wütend auf ihn, aber so wütend auch wieder nicht. Sie geben zu, dass Sie ein Motiv hatten, Stickelberger zu töten. 10.000 Motive, um genau zu sein. Stickelberger benutzt die Tücken der freien Marktwirtschaft, um selbstständig Erwerbende wie mich hinters Licht zu führen. Er hat Sie betrogen. Dieser Mann hat es nicht verdient, getötet zu werden. Er hat davon gelebt, dass er andere Personen die Drecksarbeit machen ließ und dafür 50% Provision eingestrichen. Stickelberger war ein Mafioso? Das bezweifle ich. Aber es gibt sicherlich eine Menge Leute, die sauer auf ihn waren und sind. Theoretisch müsste ich Sie in Gewahrsam nehmen, Maloney. Theoretisch müssten Sie Morde aufklären. Wir haben in Stickelbergers Smartphone Notizen gefunden, in denen Ihr Name auftaucht. Und das überrascht Sie. Erstaunlich wäre es, wenn in einem Smartphone Ihr Name auftauchen würde. Die Notizen sind kryptisch. Philipp Maloney steht da. Drechsel. Belohnung. Warum? Freundin erhält Anruf. Unlogisch. Stickelberger. Private Eye. Offenbar hat er sich Gedanken gemacht. Das tun Menschen ab und zu. Wenigstens jene außerhalb dieses Gebäudes. Bei Ihr Auftraggeber. Und wofür hat er Sie bezahlt? Er wollte, dass ich Stefan Drechsel ausfindig mache. Aber das Ganze ist ein Irrtum. Menschen werden nicht ermordet, weil es ein Irrtum war. Menschen morden mit einem Motiv. Messerstechereien geschehen oft im Affekt. Das ist richtig, Maloney. Wenn aber jemand mehrere Male zusticht, dann steckt meist ein Motiv dahinter. Ich habe ein Buch gelesen. Eines Tages wird man Sie als großen Förderer des Buches mit einem Klappentext ehren. Zwei Stiche müssen noch nichts bedeuten. Ab dem dritten Stich verrät der Täter seine Motivation. Dann will er auf Nummer sicher gehen. Sind es mehr als 5 Stiche, ist das Motiv Hass. Stiegelberger wurde 4-mal erstochen. Er ist 4-mal getötet worden. Das hört sich nach einer antiken Schauergeschichte an. Er wurde 4-mal mit dem Messer penetriert. Gleich meldet sich der Jugendschutz und nimmt Sie vom Sender. Der Jugendschutz sollte sich viel mehr Gedanken über Sie machen, Maloney. Zweifellos macht er das ununterbrochen. Kann ich jetzt gehen? Erst wenn Sie jedes Detail zu Protokoll gegeben haben. Wir müssen jeder Spur nachgehen, Maloney. Da ich keinen Grund hatte, etwas zu verheimlichen, erzählte ich, was ich über Stiegelberger wusste. Danach gönnte ich mir ein Bauernfrühstück mit Kartoffeln, Speck und Eiern. In meinem Büro hätte ich mich gerne eine Stunde hingelegt, doch eine Frau durchkreuzte meine Pläne. Ich bin Ariane Roth, die Mitarbeiterin von Max Stiegelberger. Der Kerl konnte sich eine Mitarbeiterin leisten. Sie haben eine negative Sicht auf Max. Das kann ich verstehen. Negative Sicht ist maßlos untertrieben. Allerdings heitern Sie das Bild allmählich etwas auf. Suchen Sie eine Mitarbeiterin? Ich habe ab sofort freie Kapazitäten. Das hört sich gut an. Max hat mir je nach Auftragslage 4.000 bis 6.000 im Monat bezahlt. Davon können Sie unter meinem Schreibtisch nur träumen. Er hat mir gesagt, dass Sie der Beste sind. Ich löse zwar fast alle meine Fälle, bin aber selbst ein hoffnungsloser Fall. Sie könnten den Mord an Max aufklären. Ist darauf eine Belohnung ausgesetzt? Sie erhalten 25%. Sie sind ja noch schlimmer als Ihr toter Chef. Ich werde mit dem Bruder von Max reden. Er ist sicherlich bereit, eine Belohnung auszusetzen. Garantieren kann ich aber nichts. Und weshalb warten Sie nicht einfach ab, bis die Polizei den Fall aufklärt? Die arbeiten langsam, aber stetig. Ich bin keine sehr geduldige Frau. Wenn ich etwas will, dann sofort. Nur zu. Das hier hat Max gefunden. Portugiesisch für Anfänger. Es hat mit seinem Tod zu tun. Ein tödlicher Sprachkurs. Es reicht doch schon, wenn Killerbazillen ihr Unwesen treiben. Max hat das Buch in der Greulichstraße gefunden. Wenige Stunden später war er tot. Sie glauben, dass der Mörder in der Greulichstraße wohnt und Portugiesisch lernt? Was ich glaube, spielt keine Rolle. Max ist tot und Sie können den Täter überführen. Ein Honorar wäre mir lieber als eine Belohnung, die ich teilen muss. Okay. 1.000 Franken. Dafür unterzeichnen Sie eine Vereinbarung, dass eine allfällige Belohnung zu 100% mir gehört. Dass die Frau mit allen Wassern gewaschen war, erkannte ich spätestens, als sie mir die Vereinbarung druckfrisch unter die Nase hielt. Ich unterschrieb und steckte die 5 200er-Scheine in meine Brieftasche. In der Greulichstraße wurde ich schon nach einer halben Stunde fündig. An einer Klingel entdeckte ich den Namen T. Drechsel. Das ist ein seltsamer Zufall. Vielleicht auch nicht. Wenn er nach meinem Bruder gesucht hat, ist es nicht erstaunlich, dass er früher oder später auf mich gestoßen ist. Sie sind der Bruder des spurlos verschwundenen Stefan Drechsel. Tim Drechsel ist mein Name. Philipp Meloni ist mein Name. Hm. Haben Sie einen Bruder? Nicht, dass ich wüsste. Es ist seltsam mit einem Bruder. Man ist sich nah und doch kennt man sich nicht richtig. Als Stefan verschwand, war ich völlig perplex. Hat er sich nie bei Ihnen gemeldet, seit er verschwunden ist? Nein. Ehrlich gesagt waren wir uns nie sehr nahe. Er war ein Einzelgänger. Ich bin eher der gesellige Typ. Er hat nie etwas riskiert. Ich habe das Leben ausgekostet. Jetzt scheint Ihr Bruder derjenige zu sein, der eine große Party feiert. Aber wer will es ihm verübeln? Einfach alles hinter sich zu lassen hat seinen Reiz. Finden Sie nicht? Wenn man irgendwo ein gut gefülltes Bankkonto besitzt, kann das ganz angenehm sein. Stefan ist volles Risiko eingegangen. Das hätte ich ihm nicht zugetraut. Er ist ohne Geldreserve nach Südamerika abgehauen. Es scheint so. Was ist mit seiner Freundin? Was soll mit ihr sein? War sie vielleicht der Grund für sein Untertauchen? Das müssen Sie Janet fragen. Sie kennen die schöne Amerikanerin. Als Stefan verschwand, haben wir uns kennengelernt. Sie ist nicht mein Typ. Lebt schon zu lange in der Schweiz und hat sich prächtig assimiliert. Haben Sie von dem Mann gehört, der erstochen aufgefunden wurde? Klar. Er war hier und er hat Ihnen vermutlich genau die gleichen Fragen gestellt wie ich. Daran würde ich mich erinnern. War es das? Mein Bruder lebt in Südamerika und er möchte seine Ruhe haben. Wir sollten das akzeptieren. Er zeigte zur Tür und ich ging zu derselbigen. Da ich prächtig aufgelegt war, um noch mehr Menschen gehörig auf den Wecker zu gehen, besuchte ich noch einmal Frau Jakobson. Ich musste allerdings fast 2 Stunden warten, bis sie nach Hause kam. You again? Gibt es any news? Die gibt es, allerdings. Ein Mann ist erstochen worden und ich habe mit Stefans Bruder geredet. Tim? Ja. Is he okay? Oh, sorry. Ich habe 2 Stunden mit amerikanischen Freunden geredet. Mein Kopf ist noch completely English programmiert. Nur zu. Unser Eins hat früher auch ein paar Vokabeln gelernt. Nein, ich möchte Deutsch sprechen. Ich lebe hier, nicht in Amerika. Sie kennen Tim Drechsel? Of course. Er ist Stefans Bruder. Und was ist mit Max Stickelberger? Funny name. Aber ich habe noch nie von ihm gehört. Das sollten Sie aber. Er ist derzeit überall zu sehen. Als Mordopfer. Er ist der Mann, der erstochen wurde? Nicht nur das. Er ist auch der Mann, der sich für Stefan Drechsel interessierte. Really? Ja. Ich verstehe das nicht. Stefan lebt in South America. In welchem Land? Argentina, Brazil, I don't know. Spanisch oder Portugiesisch? Das ist die entscheidende Frage. Really? Ja. I'm tired. Es ist so, wie es ist. Stefan lebt ein neues Leben, without me. Er ist, wie sagt man auf Deutsch, snow from the past? Schnee von gestern. Exactly. Der Mensch muss nach vorne schauen. Als ich vor dem Haus wartete, begann es zu regnen. Als Frau Jakobson das Haus verließ, regnete es noch immer. Als sie vor dem Haus, in dem Tim Drechsel wohnte, telefonierte, hatte sich die Wetterlage nicht geändert. Auch nicht, als sie im Haus verschwand. Und als ich wenig später durch das Fenster sah, wie sich die beiden innig umarmten, goss es wie aus Kübeln. Den nächsten Morgen verbrachte ich damit, die Fenster der Wohnung zu beobachten, hinter der angeblich der Bruder des verschwundenen Stefan Drechsel wohnte. Janet Jakobson hatte das Haus verlassen, während ich mir einen Kaffee gönnte. Gegen Mittag klingelte ich bei Tim Drechsel. Er weigerte sich, mich in die Wohnung zu lassen. Ich habe Ihnen gesagt, was es zu sagen gibt. Lassen Sie mich in Ruhe. Wenn Sie meinen Bruder suchen möchten, tun Sie das. Er lebt irgendwo in Südamerika. Oder auch nicht. Was soll das? Wollen Sie mich provozieren? Frau Janet Jakobson scheint Sie mit Ihrem Bruder zu verwechseln. Ah, Sie schnüffeln uns hinterher. Das gehört zu meinem Beruf. Mhm. Es geht niemandem etwas an, was 2 erwachsene Menschen gemeinsam unternehmen. Wir sind beide Single und im Vollbesitz unserer geistigen Kräfte. Sie geben zu, ein Verhältnis mit der Freundin Ihres Bruders zu haben. Sie ist nicht mehr die Freundin meines Bruders. Er hat sie verlassen. Schon vergessen? Mir haben Sie gesagt, sie sei nicht Ihr Typ. Weil es Sie nichts angeht, mit wem ich meine Zeit verbringe. Apropos Zeit verbringen. Sie scheinen sich ganz an das Leben Ihres Bruders angepasst zu haben. Er hatte auch keinen festen Job und niemand wusste so recht, wovon er lebte. Ich hatte in Brasilien ein Geschäft mit 10 Angestellten. Im Moment lebe ich von meinen Ersparnissen, aber schon bald werde ich eine neue Firma gründen. So, jetzt reicht es aber. Lassen Sie Janet und mich in Ruhe. Eine Tür auf der gleichen Etage wurde geöffnet und ich sah, wie mich jemand ängstlich musterte. Ich winkte und ging nach unten. Meine neue Klientin war dabei, das Büro des ermordeten Max Stickelberger zu reinigen. Die Polizei hat alle Unterlagen und den Computer mitgenommen. Wie erfolgreich war Stickelberger als Vermittler von Suchaufträgen? Mäßig. Vor 2 Jahren landete er einen großen Coup, als er eine Erbin eines Millionenvermögens ausfindig machte und eine Provision von 100.000 erhielt. Er hat die Erbin selber ausfindig gemacht? Nein, ein Privatdetektiv hat die Arbeit für ihn erledigt. Den hat er mit 10.000 abgespiesen. Die Polizei sollte den Mann nach seinem Alibi fragen. Max überlegte, künftig alles selber zu machen. Er war geizig und es reute ihn, dass er einen Teil der Belohnung abgeben musste. Einen winzig kleinen Teil. Weshalb hat er weiter nach Stefan Drechsel gesucht? Die Belohnung war schon lange zurückgezogen worden. Ja, vielleicht wollte er testen, wie gut er als Detektiv war. War er so gut, dass er deswegen ermordet wurde? An der Sache ist etwas faul. Kann ich mir das Buch mit dem Sprachkurs nochmals anschauen? Das habe ich eben eingepackt. Moment, es muss... Da drüben in der Kiste muss es sein. Nachdem sie ein Dutzend Kisten geöffnet und deren Inhalt umgeschichtet hatte, fand sie das Taschenbuch in ihrer Handtasche. Ich blätterte es durch und entdeckte handschriftliche Notizen, die aber nur schwer zu entziffern waren. Im Polizeipräsidium suchte man derweil nach einem geeigneten Passwort. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Die Computer werden immer schneller und die Hacker immer dreister. Deshalb müssen wir regelmäßig die Passwörter ändern. Ein gutes Passwort ist wie ein gutes Kreuzworträtsel. Nur Menschen mit Grips können etwas damit anfangen. Dann sollten Sie sich schleunigst ein schlechtes Passwort zulegen. Maloney wäre eine Möglichkeit, ist aber zu einfach. Jenolam, das ist rückwärts, schon besser. Jetzt muss ich aber noch Zahlen hinzufügen. Jen 8 Ol 3 Am. Das ist gut. Jetzt noch ein Sonderzeichen. Jen 8 Ol 3 Am Prozent. Promille wäre noch besser. Wie, wenn Sie mich frühmorgens anrufen und nach dem Passwort fragen? Das ist ein Problem, Maloney. Man sollte das Passwort nirgendwo aufschreiben. Was aber, wenn man es vergisst? Deshalb sollte man sich Eselsbrücken bauen. Die kann man aufschreiben. Also zum Beispiel Schnüffler rückwärts. 10-2AN42 weiter 5 minus 3 pro 10. Das ergibt nur für mich einen Sinn. Wieso manches, das Sie von sich geben? Natürlich kann ich dieses Passwort nicht verwenden, weil Sie eingeweiht sind, Maloney. Ich werde mir deshalb ein anderes ausdenken. Stefan Drechsel. Das ist ein schlechtes Passwort. Keine Zahlen und Sonderzeichen. Dafür einen Bruder, den es wahrscheinlich nicht gibt. Das ist schon besser. Welche Sonderzeichen soll ich für den nicht vorhandenen Bruder einsetzen? Sie sollen mitkommen und einen Mord aufklären. Aber erst nachdem ich ein Passwort gefunden habe. Stefan Drechsel hat Max Stickelberger ermordet. Nicht schlecht, Maloney. Man könnte zwei Namen miteinander kombinieren. Stickel Drechselberger oder Max Drechsel Stefan. Und jetzt noch ein paar Sonderzeichen. Als er das Passwort geändert hatte, schrieb er einen Zettel voll mit einer Eselsbrücke, die so lang war wie die Golden Gate Bridge. Danach fragte er den Computer nach Verwandten von Stefan Drechsel, doch dieser verlangte nach einem neuen Passwort. Zwei Stunden später ließ uns Tim Drechsel widerwillig in seine Wohnung. Janet Jacobson war ebenfalls anwesend. Im Namen des sicheren Passwortes, Sie sind verhaftet auf der Stelle. Was soll das? Was liegt gegen mich vor? Bye, ich gehe jetzt. Sie verlassen Ihren Freund Stefan. You know it? Moment mal, Loni. Dieser Mann nennt sich offiziell Tim Drechsel. Stefan Drechsel gilt als verschollen. Er hat sich nicht aus dem Staub gemacht. Er hat einen Bruder aus Südamerika erfunden, um abzutauchen. Sind Sie noch bei Trost? Sehen Sie das Foto an der Wand? Das zeigt meine Eltern, zusammen mit mir und meinem Bruder. Stop it, Steven. It's over. Ich mache nicht mehr mit. Ich habe genug. Sie ist wütend, weil ich nichts mehr von ihr wissen möchte. Er lügt. Ich habe genug. Genug von all den Lügen. Ich will mein Leben zurück. Ich fasse zusammen. Herr Drechsel hat einen Bruder und er hat Ihnen das Leben genommen. Sie möchten Ihr Leben zurück. Was aber ist mit dem Bruder? Und wenn er Ihnen das Leben genommen hat, weshalb sind Sie nicht tot? Vielleicht ist das nur eine Eselsbrücke für ein kompliziertes Passwort. Diese Geschichte ist komplex. Man muss sie wie ein Kreuzworträtsel lösen. Oder mit einem Sprachkurs. I'm tired. Ich möchte meine Ruhe haben. Dann hau ab und nimm die Typen mit. Was ist mit dem Sprachkurs, Maloney? Stickelberger hat ihn vermutlich im Altpapier gefunden. Portugiesisch für Anfänger. Wenn dieser Mann Tim Drechsel ist, dann hat er jahrelang in Brasilien gelebt. Weshalb sollte er da noch Portugiesisch lernen? Ich sage nichts mehr. Ich schon. Please, let me explain. Der Polizist rief nach Verstärkung und schon bald füllte eine schwer bewaffnete Sondereinheit den Raum. In der Küche erzählte uns Frau Jacobson alles, was sie über die Brüder Drechsel wusste. Stefans Bruder Tim kam zurück in die Schweiz. Er hat 10 Jahre in Brasilien gelebt und keinen Kontakt zu Stefan und seinem Vater gehabt. Er wusste aber, dass ihr Vater ein Konto mit Schwarzgeld hinterlassen hatte. Er wollte die Hälfte davon, doch Stefan weigerte sich zu teilen. Sie stritten sich und Stefan hat Tim getötet. Und danach hat er seine Identität angenommen und so getan, als wäre Stefan spurlos verschwunden. Ich habe ihm geholfen, ging zur Polizei, sagte, dass Stefan weg ist und habe eine Belohnung ausgesetzt. Alles lief gut, bis ich auftauchte und kurz darauf Stickelberger. Stefan war out of order. Er ist ihm gefolgt und hat ihn getötet. Kann ich jetzt gehen? Es reicht, Frau Jacobson. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Sie haben einen Mörder gedeckt. Und das doppelt. Das Das bringt mich auf eine Idee. Wenn man das Passwort verdoppelt, wird es dann doppelt sicher? Also zum Beispiel Passwort 3, Passwort 3, Passwort 3. Das wäre dann schon Stufe 3. Was meinen Sie, Maloney, Maloney, Maloney? Nachdem Drechsel und Jakobson abgeführt worden waren, fuhr ich zurück in mein Büro. Die Tür öffnete ich mit dem Schlüssel und auch die Whiskyflasche ließ sich ganz ohne Passwort öffnen. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Ein Gruß aus Südamerika. Philip Maloney, der Krimi-Klassiker. Präsentiert von NZZ Campus. Fit für Studium und Karriere. nzzcampus.ch